Jesus, du bist herrlich, du bist mächtig, Herr. Deine Gegenwart füllt den Tempel, Herr. Der Saum deines Gewandes allein, Herr, füllt den Tempel, Herr. Oh, die Gegenwart Gottes, die vom Saum deines Gewandes ausgeht, füllt den Tempel, Herr. Im Himmel. Mach dich eins, mach dich eins mit dem Himmel. Oh, schaut auf das, was oben ist, sagt Paulus. Nicht auf das, was auf der Erde ist. Denn dort wird euer Leben aktiviert. Im Himmel wird euer Leben aktiviert. Nicht auf der Erde wird euer Leben aktiviert, sondern im Himmel. Oh, schau auf das, was oben ist. Aktivieren in unserer Mitte. Und ich wurde vom Heiligen Geist hineingeführt in Offenbarung 14, Vers 14, wo es heißt, und ich sah und siehe eine weiße Wolke. Und auf der Wolke saß einer, gleich einem Menschensohn, der auf seinem Haupt einen goldenen Siegeskranz und in seiner Hand eine scharfe Sichel hatte. Und ein anderer Engel kam aus dem Tempel hervor und rief dem, der auf der Wolke saß, mit lauter Stimme zu: Schicke deine Sichel und ernte, denn die Stunde des Erntens ist gekommen, denn die Ernte der Erde ist überreif geworden. Und der auf der Wolke saß, warf seine Sichel auf die Erde, und die Erde wurde abgeerntet. Halleluja! Und ihr Lieben, ich glaube, dass im Himmel die Ernteengel bereitstehen. Ich glaube, dass im Himmel wirklich Engel bereitstehen, um die Sichel auf die Erde zu werfen. Jesus hat schon gesagt im Gleichnis, dass die Schnitter der Ernte sind die Engel. Und ich glaube, dass im Himmel die Engel bereit sind. Die Engel sind bereit, um die Ernte einzubringen hier auf der Erde. Jesus hat gesagt, hebt eure Augen und seht, denn die Felder sind schon weiß zur Ernte. Und er möchte, dass wir heute Morgen unsere Augen heben, wirklich auf den Himmel einfach, auf den Himmel, weil dort wird diese Ernte aktiviert, von dort wird diese Ernte aktiviert. Hebt eure Augen und seht, denn die Felder sind weiß zur Ernte. Von dort her wird diese Ernte aktiviert. Oh, lasst uns uns verbinden mit der Ernte, lasst uns uns verbinden mit dem Himmel. Oh, die Ernte ist bereit. Sie ist schon reif. Sie ist schon reif. Wir heben die Augen. Sie ist bereit. Oh, die Ernte ist reif, die Ernte ist bereit. Aber noch etwas Zweites wird vom Himmel aktiviert. Und es kommt, bevor die Ernte eingebracht werden kann. Bevor die Ernte eingebracht wird, wird vom Himmel etwas Weiteres aktiviert. Und es steht in Sacharja, Kapitel 12, Vers 10, wo es heißt: Aber über das Haus David und über die Bewohnerschaft von Jerusalem gieße ich den Geist der Gnade und des Flehens aus. Und sie werden auf mich blicken, den sie durchbohrt haben. Das heißt, der Ernte voraus geht die Aktivierung des Geistes, des Flehens und der Fürbitte und des Eintretens und des im Geist herunterholens der Aktivierung der Ernte. Im Geist voraus geht dieser Geist des Flehens für die Verlorenen, für die Menschen, die Jesus noch nicht kennen, für die Menschen, die noch fern von ihm sind. Da ist im Himmel bereit dieser Geist der Gnade und des Flehens. Er ist bereit, um ausgegossen zu werden. Er ist bereit, um sich zu ergießen auf uns heute Morgen. Verbinde dich im Geist. Verbinde dich im Geist mit diesem Geist des Gebets und des Flehens heute Morgen. Er möchte in deinem Umfeld die Ernte einbringen. Er möchte in deiner Stadt die Ernte einbringen. Er möchte in deiner Nation die Ernte einbringen. Aber du musst deine Stimme erheben und dich eins machen mit dem Geist der Gnade und des Flehens. Koramasia, la la la la la. Oh, komm, erhebe deine Stimme heute Morgen. Er will ausgießen, er will ausgießen. Er will ausgießen. Er will ausgießen den Geist der Liebe, den Geist der Barmherzigkeit. Er will ausgießen den Geist der Gnade, den Geist des Flehens, den Geist, der die Ernte einbringt. Oh, Rabassate, la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la Betet weiter. Oh, das ist der Geist der Gnade des Flehens der Feinde fällt auch über diesen heutigen Tag hinaus. Oh, da ist ein Geist der Fürbitte, der fällt auch über diesen heutigen Tag hinaus. Der Geist der Fürbitte. Oh, der Geist des Gebets und des Flehens für die Verlorenen. Oh, Shekaramando Korabasanda Lalamando Korabasanda da da da da da da da. Oh, gib dich hin, gib dich hin, gib dich hin, gib dich hin. Karananamashi mit dem Geist der Fürbitte. Oh, oh, da ist es. Come on. Oh, da ist Durchbruch. Oh, da ist Durchbruch. Oh, da ist Durchbruch. Oh, da ist Durchbruch. Oh, da ist Durchbruch. Oh, der Geist der Gnade und des Flehens. Oh, er kommt auf uns. Oh, er kommt auf Einzelne in starker Weise. Er kommt auf Einzelne in besonderer Weise. Er hat dich berufen, Menschen herauszureißen aus dem Machtbereich der Finsternis. In den Machtbereich des Sohnes seiner Liebe. Halleluja! Halleluja! Danke, Jesus! Danke, Jesus! Oh, danke, Jesus! Oh, danke, Jesus! Oh, danke, Jesus! Danke, Jesus, für den Geist der Kraft, Herr, den Geist der Kühnheit, den Geist der Stärke, der die Ernte einbringt, Herr. Im Psalm 2, Vers 6 heißt es, fordere von mir und ich will dir die Nationen zum Erbteil geben. Oh, fordere von mir, fordere von mir, fordere von mir, fordere von mir und ich will dir die Nationen zum Erbteil geben. Halleluja. Oh, Feuer, Feuer, Feuer, Feuer, Feuer, Feuer, Feuer, Feuer. Oh, Shekaramanda Korabasarara. Oh, Feuer, Feuer, Feuer. Oh, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, weitere Nationen ins Halleluja. Herz legen, aufs Herz legen. Streck dich aus und lass Gott zu dir sprechen und lass dir unsere Nation, die Nation, aus der du kommst, einfach und die Nation, von der der Herr sagt, die der Herr dir gerade jetzt aufs Herz legt, lass sie in dein Herz fallen, lass sie in dein Herz fallen, lass sie in dein Herz fallen, weil diese Nationen brauchen dein Gebet. Ja, erhebe deine Stimme für das Land, aus dem du kommst, erhebe deine Stimme für das Land, das er dir aufs Herz legt. Oh, es ist der Geist der Gnade und des Flehens, der das Schicksal einer Nation wendet. Sie werden den erkennen, den sie durchbohrt haben. Oh, sie werden den erkennen, der sie erlöst hat. Halleluja! Die Augen des Herrn sind gerichtet auf die Gerechten und seine Ohren auf ihr Flehen, sagt das Wort Gottes. Halleluja! Also erhebt noch einmal, erhebt. erheb noch einmal deine Stimme für deine Nation. Come on, come on, come on, come on. Ich höre dich nicht, ich höre dich nicht. Oh, da was, da, da, da, da, da, da, da. Ich spüre, dass mindestens eine Person hier ist heute Morgen und Gott hat dir gerade eine Nation aufs Herz gelegt und du warst selber überrascht, welche Nation das ist. Aber da ist das Feuer Gottes drauf. Wenn dich das betrifft, komm ganz schnell nach vorne. Ich möchte einfach meine Hand kurz auf dich legen, weil da ist ein Feuer. Du warst überrascht, welche Nation er dir aufs Herz legt. Halleluja. Und da kommt jetzt dieses Feuer. Oh, Shakaramana für diese Nation. Feuer. Und er wird dich gebrauchen für diese Nation. Er wird dich gebrauchen. Er wird dich gebrauchen für diese Nation, die er dir aufs Herz gelegt hat. Oh, er wird dich gebrauchen. Oh, Feuer, Feuer, Feuer. Jesus. Halleluja. Von diesem Geistesgebet. Oh Jesus. Oh Jesus. Oh Jesus. Oh Jesus. Oh Jesus. Oh, da ist der Geistesgebet. Oh Jesus. Oh Jesus. Oh Jesus. Oh, ein Haus des Gebets für die Nationen. Jesus. Oh, ein Haus des Gebets für die Nationen. Oh Jesus. Hey. Oh, Gottes für die Nationen. Wir preisen dich, Herr. Wir preisen dich, Herr. Wir preisen dich, Jesus. Wir preisen dich, Jesus. Und vielleicht bist du heute Morgen hier und du spürst in deinem Herzen, ich brauche eigentlich einen Neuanfang mit Gott. Ich brauche eigentlich einen Neuanfang mit Jesus. Vielleicht warst du Christ oder nennst du dich immer noch Christ, aber du spürst in deinem Herzen, da ist nicht diese persönliche Beziehung zu ihm. Da ist nicht dieses Feuer in dir. Da ist nicht diese Verbindung zu ihm. Und du weißt nicht, wenn du morgen sterben würdest, und es kann ganz schnell gehen, manchmal, aber du weißt nicht, wohin du gehen würdest. Du bist dir nicht sicher. Gerade jetzt, in diesem Geist der Fürbitte. Ja, betet einfach alle weiter in Sprachen. Es ist dieser Geist der Fürbitte. Aber wenn du hier bist und du spürst, ja, ich brauche dieses neue Leben. Ich brauche einen Neuanfang heute. Vielleicht warst du mit Jesus schon mal unterwegs, aber du bist wieder von ihm weggekommen. Und du weißt in deinem Herzen, ich brauche diesen Neuanfang in meinem Leben. Wenn dich das betrifft, betet einfach. Wenn dich das betrifft, dann streck einfach deine Hand ganz weit aus, sodass ich sehen kann. Und Gott möchte dir begegnen heute Morgen. Und ich möchte mit dir beten und ich möchte für dich beten. Gott sieht deine Hand dort drüben. Ist noch jemand da? Gott sieht deine Hand. Ja. Noch jemand im Raum. Halleluja. Gott sieht deine Hand. Danke, Jesus. Da ist ein Neuanfang. Da ist ein neuer Start. Pass auf, ich komme jetzt hier runter. Wir möchten einfach bitten, ihr, die eure Hand gehoben hat, kommt ganz schnell hier zu mir nach vorne, weil ich möchte euch einfach die Hand auflegen. Ich möchte euch dienen. Ich möchte mit euch beten und für euch beten und es freisetzen. Gerade jetzt, wir sind in der Gegenwart Gottes. Stellt euch einfach hier vorne her. Ja, herzlich willkommen. Halleluja. Genau, stellt euch einfach hier zu mir her. Alle, die eure Hand gehoben habt, da war noch mehr. Komm einfach nach vorne. Herzlich willkommen. Oh, er hat auf dich gewartet. Halleluja. Oh, Jesus, wir danken dir. Wir danken dir, schließen wir alle unsere Augen. Es ist so ein bewegender Moment. Die Gegenwart Gottes ist hier im Raum. Tut einfach Fürbitte im Raum. Und Vater, in dem Namen Jesus bete ich für alle, die hier vorne sind heute Morgen, Herr. Ich bete, Herr, dass du in ihrem Herzen jetzt dieses tiefe Werk tust, Herr. Ich bete, Herr, dass du mit deinem Geist auf sie kommst, Herr. Herr, danke, Herr, für den Geist der Überführung, Herr. Danke, Herr, für den Geist der Liebe, Herr. Danke, Herr, für den Geist der Barmherzigkeit. Du sagst in deinem Wort, Herr, Barmherzigkeit triumphiert über das Gericht, Herr. Barmherzigkeit, deine Barmherzigkeit triumphiert über das Gericht, Herr. Und ich danke dir, Herr. Ich danke dir, Herr, dass du hier heute neues Leben schenkst, Herr. Und auch über Livestream. Danke, Herr, das sind viele auch, die gerade jetzt sich angesprochen fühlen, weil das ist ein ganz starker Geist der Überführung, aber gleichzeitig der Liebe, der Barmherzigkeit Gottes. Und wenn dich das betrifft über Livestream, dann einfach da, wo du bist, streck deine Hand aus oder geh auf die Knie. Wir wollen jetzt zusammen beten. Wir wollen zusammen einfach ein Gebet zu Gott sprechen. Einfach mit unserem Herzen und mit unserem Mund einfach ein Gebet sprechen, indem wir ihm sagen, dass wir ihn brauchen und dass er von heute an ganz neu der Herr unseres Lebens sein soll, dass er wirklich unser Leben übernehmen soll, dass er die Kontrolle übernehmen soll. Und wenn das dein Gebet ist, wenn du hier vorne bist oder wenn du über Livestream zuschaust oder jeder, der sonst mitbeten möchte, bet mir einfach laut nach. Wir wollen einfach laut dieses Gebet beten und wir wollen sagen, Herr Jesus Christus, ich brauche dich. Ich kann nicht ohne dich leben. Vergib mir, wo ich es versucht habe. Vergib mir, wo ich fern war von dir. Vergib mir, wo ich Bitterkeit Raum gegeben habe. Wo ich Anstößen Raum gegeben habe. Vergib mir, Jesus, wo ich dir nicht vertraut habe, wo ich dich zur Seite gelegt habe. Danke, Vater, dass du Jesus Christus gesandt hast als meinen persönlichen Herrn und Erlöser. Danke, Vater, dass du sein Blut angenommen hast als ein für alle Mal geschehenes Opfer. Ich nehme jetzt dieses Opfer an, Vater, für mich. Ich nehme deine Barmherzigkeit an, Vater, für mich, gerade jetzt. Danke, dass du mir vergibst. Und danke, dass du mich gerade jetzt wäschst, durch dein Blut reinwäschst, durch dein Blut neu machst. Danke, Jesus. Heiliger Geist, ich lade dich ein. Komm in mein Leben. Komm in mein Herz. Übernimm du die Kontrolle und füll mich ganz neu mit der Liebe des Vaters. Mit der Liebe des Vaters. In Jesu Namen. Oh, danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater, für deinen Geist, Herr. Danke, Herr, dass du jetzt kommst auf jeden Einzelnen hier vorne, Herr, ganz persönlich, Herr. Danke, Herr, dass du jedem Einzelnen, jeder Einzelnen ganz persönlich begegnest hier heute Morgen, Herr. Danke, Vater, Herr, dass du deinen Geist ausgegossen hast in ihre Herzen. In Jesu Namen, gerade jetzt, komm, Heiliger Geist, auf sie. Komm, Heiliger Geist, ganz neu auf sie, Herr. Zieh sie an dein Herz, Herr. Zieh sie hinein, Herr, in deine Gegenwart, Herr. Oh, zieh sie, Vater, ganz nah an dein Herz, Herr. Danke, Heiliger Geist, danke, Heiliger Geist, danke, Heiliger Geist, danke für dein Werk der Barmherzigkeit. Oh, danke für dein Werk der Barmherzigkeit, das du gerade jetzt tust, Herr. Danke, Herr, für dein tiefes Werk der Barmherzigkeit, Herr. Danke, Herr, danke, Herr, danke, Herr, danke, Herr, dass du hier bist heute Morgen, um ihm zu begegnen, Herr. Danke, Herr, dass du persönlich, Herr, ihm jetzt einmal die Schuld wegwäscht, Herr, dass du ihn persönlich, Herr, reinigst, Herr, durch dein Blut, Jesus, Herr, dass du ihn persönlich wirklich an das Herz des Vaters mitnimmst, Herr, und deinen Heiligen Geist ausgießt auf ihn, Herr, in Jesu Namen, Herr, in Barmherzigkeit triumphiert über das Gericht, Herr. Danke, Herr, für den Geist der Befreiung, Herr. Danke, Herr, für den Geist der Freisetzung, Herr. Danke für den Geist der Heilung, Herr. Den Geist der Erneuerung, Herr. Danke für dein Blut, Herr. Oh, wir preisen dich, Herr. Oh, wir preisen dich, Jesus. Oh, wir preisen dich, Jesus. Halleluja. Oh, wir lieben dich. Wir lieben dich. Sag ihm einfach, Jesus, ich liebe dich. Sag ihm einfach, Jesus, ich liebe dich. Ich liebe dich. Ich liebe dich. Oh, ich liebe dich. Ich liebe dich. Und dann darfst du einfach deinen Mund öffnen und einfach, wie der Geist dir gibt, auszusprechen, einfach in neuen Sprachen beten. Oh, wir danken dir, Heiliger Geist. Wir danken dir, Herr, dass du jeden einzelnen von diesen kostbaren Seelen hier vorne heute Morgen erfüllst mit deinem Heiligen Geist, mit dem Heiligen Geist der Waschung, der Wiedergeburt, Herr, der Erneuerung des Heiligen Geistes, Herr. Oh, der Vergebung, Herr, danke, Herr, der Wiederherstellung, Herr, der Befreiung, Herr. Oh, komm, Heiliger Geist, komm, streck mal alle, die am Platz seid, streck mal eure Hände aus zu denen hier vorne und auch zu denen über Livestream. In Jesu Namen, voll Heiliger Geist auf sie gerade jetzt. Voll Heiliger Geist auf sie gerade jetzt. In Jesu Namen, Herr. In Jesu Namen, in Jesu Namen. Oh, Shekharana, noch eine Minute in Sprachen, come on. Halleluja, wir preisen dich, Herr, wir preisen dich, Herr, wir preisen dich, Herr. Oh, wir preisen dich, Herr. Oh, füll sie noch mehr, Herr. Füll sie noch mehr, Herr. Oh, füll sie noch mehr, Heiliger Geist. Halleluja. Halleluja. Halleluja. Und für euch, die ihr hier nach vorne gekommen seid, sind jetzt noch ganz liebe Freunde von mir bereit, auch noch weiter für euch zu beten, weil das ist ein sehr starker Geist des Gebets hier. Und wenn du einfach auch noch persönlich auch Gebetsanliegen hast, dann kannst du da jetzt für dich beten lassen. Und sie wollen dir einfach auch noch was Kleines schenken und sie wollen dir was mitgeben und sie wollen dir einfach helfen, deine nächsten Schritte zu gehen. Und deswegen einfach dürft ihr einfach mal umdrehen und schauen, wer hinter euch steht, wer da ist, einfach um euch zu dienen. Hier fehlt noch, kommt mal schnell, ihr Mitarbeiter. Genau, hier, genau. Halleluja. Danke, Jesus. Genau, hier, okay, ja, David ist super, genau, wegen russischsprachig. Okay, Halleluja. Ne, preist den Herrn. Herzlich willkommen in der Familie Gottes. Halleluja. Herzlich willkommen. Herzlich willkommen. Halleluja. Hinter dir ist der David, der noch bereit ist, für dich zu beten. Halleluja. Die Monika betet noch für dich. Halleluja. Herzlich willkommen. Preist den Herrn. Halleluja. Wir bräuchten noch jemanden, der ukrainisch-russisch spricht, einfach. Okay, oder sie kommt einfach, gehst einfach dort dazu. Okay, das in ukrainisch-russisch Sprache. Okay, Halleluja. Geben wir mal Jesus einen kräftigen Applaus. Halleluja. Halleluja. Und während wir das tun, dürft ihr einfach mit den Mitarbeitern ganz kurz in den Nebenraum gehen, einfach mit Svetlana. Einfach ganz kurz, Svetlana, gehst du ihnen voran, einfach in den Jugendgottesdienstraum gehen und dann dürft ihr einfach gleich auch wieder reinkommen in Gottesdienst. Aber einfach, um noch die Möglichkeit haben, auch zu haben zum persönlichen Gebet, einfach im Jugendgottesdienstraum ist es für euch vorbereitet. Und für alle die, die über Livestream zuschauen oder die einfach jetzt auch dieses Gebet mitgesprochen haben über Livestream, du darfst uns einfach eine E-Mail schreiben an wunder@glorylife.de und dann schicken wir dir einfach auch das Geschenk und kommen in Kontakt mit dir und du kannst einfach sagen, hallo, hier bin ich und wir wollen dich herzlich willkommen heißen in der Familie Gottes. Halleluja, danke Jesus. Danke Jesus. Halleluja. Preist den Herrn. Preist den Herrn. Halleluja. Danke, Jesus. Preist den Herrn. Lass uns noch eine Runde ganz kurz beten für unsere Jugendlichen und jungen Erwachsenen, die heute auf dem Hüttenwochenende sind. Halleluja. Der Joni ist schon wieder zurückgekommen, weil er das erarbeiten musste. Aber ich habe schon gehört, sie haben schon starke Wunder auch erlebt. Halleluja. Aber es sind heute noch, die meisten sind heute noch dort. Lass uns einfach nochmal unsere Stimme erheben und einfach auch für unsere Jugendlichen und jungen Erwachsenen beten. In Jesu Namen. Danke, Vater. Danke, Vater, dass du gerade jetzt, wo sie sind, Herr, gerade jetzt ihnen begegnest mit deinem Geist, Herr. Nochmal ganz stark, nochmal ganz tief, Herr. Nochmal ganz mächtig ihnen begegnest, Herr, in dem Namen Jesus, Herr. Danke, Vater, dass du ihnen dienst, Herr. Und dass sie wirklich an diesem Wochenende wirklich mit einer erneuerten persönlichen Beziehung zu dir nach Hause kommen, Herr. Danke, Herr, für den persönlichen Touch des Himmels, den du jetzt freisetzt, Herr. Halleluja. Über unseren Jugendlichen und jungen Erwachsenen, Herr, danke, Vater, danke, Vater, danke, Vater. Wir beten, Herr, für die junge Generation. Komm, erhebe deine Stimme, ich kann dich nicht hören. Bist du schon müde? Halleluja. Ja, lass unsere Stimme erheben für die junge Generation. Halleluja. Oh, fall, Heiliger Geist. Fall, Heiliger Geist, auf die Jugendlichen, die jungen Erwachsenen, auch auf die Kinder, Herr. Oh, fall auf die Kinder, Herr. Dass viele Kinder berührt werden, Herr. Wir beten auch jetzt schon, Herr, für die Sommerfreizeit der Kinder, Herr. Oh, wir beten, Herr, dass du auf sie fällst mit deinem Geist, Herr, dass sie dir begegnen, Herr, dass viele gezogen werden. Kinder von innerhalb der Gemeinde, aber Kinder auch von außerhalb der Gemeinde, Herr. Danke, Herr, dass du ihnen dienst. Danke, dass du ihnen begegnest, Herr, mit deinem Geist, Herr. Danke, Vater. Danke, Vater. Come on, lass uns mal die junge Generation so richtig fordern. Jesus hat gesagt, fordere von mir und ich werde dir die Nation zum Erbteil geben. Come on, wir hört sich fordern an. Wir sagen in dem Namen Jesus, Feind, gib sie her in Jesu Namen. Feind, gib ihre Seelen her in Jesu Namen. Oh, wir fordern die junge Generation für Jesus. Wir fordern die Kinder, wir fordern die Jugendlichen. Wir fordern sie herein in das Reich Gottes. Wir fordern die Familien, Herr. Oh, wir fordern sie herein ins Reich Gottes. Oh, brich durch, Heiliger Geist. Brich durch, Heiliger Geist, über ihnen. Brich Heiliger Geist über ihnen in dem Namen Jesus. Come on, noch eine Minute, jetzt nochmal richtig. Halleluja. Fall, Heiliger Geist. Fall, Heiliger Geist. Fall, Heiliger Geist. Fall, Heiliger Geist. Fall, Heiliger Geist. Oh, fall, Heiliger Geist. Oh, fall, Heiliger Geist. Oh, fall, Heiliger Geist. Halleluja. Wir preisen dich, Herr. Halleluja. Halleluja. Halleluja. Halleluja. Sag mal mit mir zusammen. Die Jugend wird errettet. Die Kinder werden errettet. Die jungen Erwachsenen werden errettet. Familien werden errettet. Die Welt wird errettet. Deutschland wird errettet. Europa wird errettet. Halleluja, danke Jesus. Halleluja. Halleluja. Preist den Herrn, ihr Lieben. Und jetzt dürft ihr die Plätze einnehmen und jetzt hört ihr das Wort Gottes von unserem wunderbaren Christian. Hört gut zu, was der Heilige Geist durch ihn spricht. Halleluja. Und passt auf, was er euch zu sagen hat. Halleluja. Amen. Ja, lasst euch oder lasst uns gerade in diesem Geist wirklich bleiben, weil er ist wirklich heute stark da. Und ja, ich habe vorher noch so ein Bild einfach gesehen, wie wirklich im Geist sich was geschiftet hat. Und ich glaube wirklich für Sichtbares, dass wirklich nicht nur bei einer EM oder WM, ja, Stadien voll werden, sondern ich habe wirklich Stadien voll gesehen, Straßen voll gesehen, wo Menschen Jesus gelobt haben, ja, wo Menschen einfach Jesus zu Jesus gefunden haben, ja, wo sie einfach sie konnten gar nicht anders, sie haben sich versammelt und haben Jesus gepriesen, ja, und ich glaube wirklich für diese Zeit, dass wir da wirklich kurz davor stehen, dass es einfach immer mehr wird. Seine Herrlichkeit immer mehr wird. Und was brauchen die Menschen letztendlich? Was braucht die Welt letztendlich? Sie brauchen einen Touch vom Himmel. Wir haben es vorher gehört. Sie brauchen einen Touch vom Himmel, eine Begegnung letztendlich mit Jesus. Wenn du dir überlegst, wie bist du zu Jesus gekommen? Wie hast du Jesus angenommen in deinem Leben? Ist Jesus dir persönlich erschienen? Kann sein. Macht er. Er erscheint auch in Träumen. Aber ich sag mal, die Mehrzahl von uns ist doch zu Jesus gekommen, indem sie von jemanden anders von Jesus erzählt bekommen haben, Samen gesät worden sind erstmal vielleicht und einen Touch vom Himmel bekommen haben, oder? Wie ist es euch ergangen? Wer von euch ist durch jemand anders zu Jesus gekommen? Ja, okay, es sind einige. Bei wem ist Jesus erschienen und dann zu Jesus gekommen? Okay, eine. Wird schon weniger. Ja, letztendlich haben wir aber einen Touch vom Himmel bekommen. Nur das ist letztendlich das, was es ausmacht. Wenn wir die Bibel anschauen, das Neue Testament anschauen, als Jesus hier auf dieser Erde gewandelt ist, sie hatten einen Touch mit Jesus und ihr Leben wurde verändert. Wenn wir die Jünger angucken, fand ich krass, komm, folge mir nach. Sie haben alles liegen gelassen, sie haben alles stehen gelassen und sind ihm nachgefolgt. Wow. Und es war lebensverändernd für sie. Es war wirklich lebensverändernd. Ja, von Fischefänger zu Menschenfischern. Ist mal was anderes. Es war lebensverändernd. Paulus, wenn wir uns ihn angucken, Paulus war wirklich jemand, der, ja, so Gesetz und alles, der kannte, glaube ich, das Ding hoch und runter. Den konnte man nachts aufwecken, da konnte der das Gesetz, glaube ich, hoch und runter erzählen. Der war da so richtig dran. Aber er hat Jesus verfolgt. Ein Touch mit Jesus, eine Begegnung mit Jesus Und er hat sein ganzes Leben, und das muss, also das war jetzt nicht einfach so, ja, der ist da drin aufgewachsen, das war sein Umfeld, alles. Ja, er hat danach gestrebt, er hat da, das war sein Ein und Alles letztendlich. Aber ein Touch von Jesus hat gereicht, und er wurde vom Gesetzlichen her zu einem, der Gnade hatte, der für Jesus gebrannt hatte, der vorwärts gegangen ist, der auf einmal von heute auf morgen einfach komplett um 180 Grad geswitcht wurde. Ein Touch von ihm. Ein weiteres Beispiel ist Zachäus, der Steuereintreiber. Der hat hier und da schon mal was eingesteckt. Hat gern mal vielleicht ein paar, na, damals waren es nicht Euros, keine Ahnung, wie es damals hieß. Ja, der hat mal gern ein bisschen was in seine linke, in seine rechte Tasche gesteckt und hat eigentlich das Volk ausgebeutet, damit es ihm gut ging. Aber er hat von Jesus gehört. Und bei Zachäus finde ich es noch viel schöner. Ja, er hatte einen gewissen Hunger auch nach Jesus. Ja, wo er gehört hat, dass Jesus gekommen ist, er war ein bisschen kleiner. Ja, er musste sich irgendwie. Er hat gesagt: Jesus, Jesus, Jesus. Ja, ich glaube, auf dem Baum ist er glaube sogar gestiegen. Ja, damit Jesus ihn gesehen hat. So hat ihn gebrannt. Er wollte einfach mit Jesus in Verbindung kommen. Und als Jesus bei ihm war, hat er seine 180-Grad-Drehung gekriegt von ihm letztendlich. Er hat aus freien Stücken, Jesus hat ihm nichts gepredigt, du musst jetzt das und das tun, damit du mein Kumpel bist oder mein Freund bist. Sondern hat aus freien Stücken gesagt: Jesus, ich gebe alles zurück. Ja, ich gebe es sogar mehrfach zurück. Wow, lebensverändernd. Ein Touch vom Himmel, ein Touch von Jesus ist lebensverändert für dein Leben, dein Umfeld, dein Job, deine Familie, was auch immer. Es verändert Situationen. Und es verändert nicht nur Situationen, es verändert sogar die Physik. Jesus ist auf dem Wasser gelaufen mit Petrus. Erzähl das mal einem Physiker. Der schaut dich komisch an. Er hat Wasser in Wein verwandelt. Änderung der Physik. Es verändert die Physik. Ein Touch vom Himmel verändert alles hier auf dieser Welt. Alles. Alles. Die Welt ist unter dem Geist letztendlich dieser Welt. Ja. Der Teufel hat hier Mangel, Leid, Krankheit und alles Mögliche in die Welt reingebracht, so dass die Menschen leiden, aber auch die Natur leidet. Das heißt, ja, letztendlich die ganze Schöpfung letztendlich leidet unter dem, was der Teufel hier reingebracht hat. Und es heißt im Wort, wenn wir weitergehen in die Offenbarung oder auch ja, wenn wir weitergehen, was noch uns bevorsteht, die Liebe wird immer mehr erkalten. Naturkatastrophen werden immer mehr zunehmen, Kriege und Seuchen werden immer mehr zunehmen, aber auch die Herrlichkeit Gottes wird immer mehr zunehmen. Ja? Und das dürfen wir auch wissen und darauf sollten wir uns stellen. Und deswegen ist aus meiner Sicht, was wir Menschen oder was die Menschen brauchen, was wir Christen brauchen, was die Welt braucht, ist nicht noch mehr Weisheit in dieser Welt, noch mehr, was wir alles verändern und tun können, weil auf der einen Seite machen wir irgendwas gut, aber auf der anderen Seite wird es 10-mal schlechter. Wir können es gar nicht oft abschätzen. Also die Welt braucht nicht die menschliche Weisheit, sondern sie braucht den Himmel. Sie braucht die Weisheit vom Himmel. Sie braucht Jesus. Wir können noch so viel Naturschutz betreiben, wir können noch so viel, keine Ahnung, gut für die Umwelt irgendwas machen. Und ich sage nicht, dass es schlecht ist, versteht mich nicht falsch. Also wir sollten jetzt nicht hingehen und unsere Plastikflaschen, was weiß ich, ins Meer schmeißen. Ich sage gar nicht, dass das, ja, es ist natürlicher Menschenverstand eigentlich, dass man es nicht tun sollte. Aber wir können so viel machen, wie wir wollen. Am Ende zählt doch die Offenbarung. Und da steht drin, es gibt eine neue Welt. Da drin steht, dass Jesus wiederkommt. Da drin steht, dass sich jeder vor Gott, ja, auch, dass Gott unser Richter sein wird. Also von uns nicht mehr, wir gehen vor den Richterstuhl Christi, aber diejenigen, die Gott nicht kennen, die müssen sich vor Gott verantworten. Und deswegen ist es so wichtig, diesen Touch reinzubringen. diesen Touch von Jesus reinzubringen. Jetzt kannst du sagen, es ist super, Jesus, genau, das braucht man. Also komm auf diese Welt und touch jeden, den du findest. Da sind wir noch nicht. Jesus kommt irgendwann wieder. Aber jetzt bist du und ich an seiner Stadt hier. Jetzt bist du Jesus auf dieser Welt, weil er lebt in dir. Die Welt braucht dich, die Welt braucht die Gemeinden in dieser Welt, die Welt braucht den Leib Christi, um einen Touch vom Himmel hier runterzubringen auf diese Welt. Jetzt bist du und ich gefordert für diese Begegnung. Und da dürfen wir einfach ja wissen, dass es Gottes Plan ist letztendlich und er dich dafür ausgestattet hat, den Himmel hier auf diese Erde zu bringen. Und in Kolosser 1, 26, 47 heißt es, nämlich das Geheimnis, das verborgen war, seitdem es Weltzeiten und Geschlechter gibt, das jetzt aber seinen Heiligen offenbar gemacht worden ist, ihnen wollte Gott bekannt machen, was der Reichtum der Herrlichkeit dieses Geheimnisses unter den Heiden ist, nämlich Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit. Halleluja. Jesus in dir. Jesus in dir. Und wisst ihr, wenn wir den Touch nicht auf diese Welt bringen, wenn du die Menschen nicht ansprichst, wenn du in deinem Arbeitsplatz nicht Jesus bekannt machst, wenn du es in deinem Umfeld nicht tust, dann tut's keiner. Dann macht's keiner. Es macht keiner. Wenn dich Jesus nicht angesprochen hätte durch jemanden anders, wärst du vielleicht heute nicht hier. Dann würdest du vielleicht wo ganz woanders sitzen. Weißt du? Und deswegen ist es so wichtig, dass du auch die Leute ansprichst, dass du auch seine Gegenwart in die Welt reinträgst, weil dann sitzen auf einmal hier nochmal ganz andere Menschen vielleicht oder in einer anderen Gemeinde und hören weiter von Jesus, folgen ihm nach und sie sprechen wieder andere an. Schneeballsystem nennt man es. Ist in der Welt ein bisschen verpönt, im Geistlichen aber unabdingbar. Ja, die Welt hat sich so ein bisschen abgeschaut. Man kann, wenn es funktioniert, kann man viel Geld damit machen, zumindest die, wo oben sind. Ja, aber Jesus will kein Geld machen, sondern Jesus will, dass die Hölle leer ist und der Himmel voll ist. Und da darfst du dann einfach Teil davon sein, von diesem Schneeballsystem. In Johannes 17, 23 heißt es, ich in ihnen, also Jesus sagt, ich in ihnen und du in mir, damit sie zu vollendeter Einheit gelangen und damit die Welt erkenne, dass du mich gesandt hast und dass sie liebst, gleich wie du mich liebst. Und das ist echt krass. Gott in Jesus, Jesus in uns, wir sind eine Einheit mit ihm, mit Gott sind wir eine Einheit, Gott lebt letztendlich in uns und Gott liebt dich genauso, wie er Jesus liebt. Wow, und das ist schon, darf man sich immer wieder bewusst sein, was das überhaupt heißt, was das für dich eigentlich bedeutet. Gott liebt dich, so wie er Jesus liebt. In Römer 3, Vers 23, heute sind ein paar Bibelstellen, sagt die Bibel noch, denn alle haben gesündigt und verfehlten die Herrlichkeit, die sie von Gott haben sollten. Und durch die Sünde, durch Adam und Eva, wie gesagt, ist die Herrlichkeit letztendlich gegangen. Wir sehen das im Paradies. Gott war da mit seiner Gegenwart. Adam und Eva lebten in seiner Gegenwart. Und im Paradies lesen wir, es gab keinen Mangel, kein Leid. Ja, da gab es kein Erdbeben, da gab es auch nichts anderes, sondern es war Vollkommenheit letztendlich. Ja, anders kann man es gar nicht beschreiben. Es war die Fülle Gottes da und es war Vollkommenheit da und es gab keinen Mangel, es gab keine Krankheit. Es war einfach wow. Es gab, ja, überleg dir ein Leben ohne Sorgen. Du hast alles, was du brauchst. Es ist alles letztendlich da und Gott ist da. Seine Liebe ist da. Es gibt keine Dunkelheit. Es gibt Licht nur. Es ist einfach alles vollkommen. Was nicht heißt, dass es langweilig sein muss. Ja, also der eine stellt sich vor, was soll ich dann noch tun? Ja, nein, im Gegenteil. Auch das ist letztendlich auch ein Mangel. Sage ich jetzt mal. Also es war alles letztendlich da. Und diese Verbindung, von dieser Gegenwart Gottes, sind wir dann durch den Teufel letztendlich oder durch die Sünde, sind wir abgeschnitten worden. Aber heute, in Kolosser 1, Vers 27 heißt es, dabei geht es um das unbegreifliche Wunder, das Gott für alle Menschen auf dieser Erde bereithält. Ihr, die ihr zu Gott gehört, dürft dieses Geheimnis verstehen. Es lautet, Christus lebt in euch. Und damit habt ihr die feste Hoffnung, dass Gott auch Anteil an seiner Herrlichkeit gibt. Diese Herrlichkeit, was damals verloren gegangen ist, diese Herrlichkeit ist heute wiederhergestellt und zwar in dir. In dir. Ja, das ist wirklich ein Applaus mal wert. Wir wissen oft gar nicht, was das eigentlich bedeutet, dass seine Gegenwart wieder zur vollen Fülle letztendlich in uns da ist. Und die Bibel sagt es, also es ist jetzt nicht irgendwo hergeholt, es wird auch nicht sein, wenn du irgendwann stirbst und im Himmel bist, sondern es ist jetzt, dadurch, dass Jesus in dir lebt, der Heilige Geist in dich gekommen ist, damit ist die Gottheit in dich letztendlich gekommen, mit seiner ganzen Fülle. Also nicht nur 10%, 5%, irgendwas Prozent, sondern 100%. Du hast 100% Gott in deinem Geist. Das ist die Wahrheit. Ja, juhu, genau, juhu. In 1. Korinther 6, Vers 17 heißt es, wir sind aber mit dem Herrn vereint. Wir sind ein Geist mit ihm, ein Geist mit ihm. Und da müssen wir uns klar werden, diese Gegenwart, die hat Auswirkungen. Ich nehme da immer gern das Beispiel von den Israeliten, wo sie in der Wüste, wo sie ausgewandert sind. Und da heißt es in 5. Mose 29, Vers 4, da heißt es, ich habe euch 40 Jahre lang in der Wüste geführt, eure Kleider sind an euch nicht zerlumpt und der Schuh an deinem Fuß ist nicht abgenutzt. 40 Jahre lang Wüste, die Kleider sind nicht kaputt gegangen, die Schuhe sind nicht kaputt gegangen. Jetzt kannst du das aber auch übertragen auf dich, kannst es für deine Kleider nehmen, ja, aber du kannst es in jedem Bereich deines Lebens auch nehmen. Da ist nicht mehr Tod in deinem Leben, da ist nicht mehr Begrenztheit in deinem Leben, egal von was du sprichst, ob du von Beziehung sprichst, ob du vom Beruf sprichst, ob du von deinem Körper sprichst oder was auch immer. Tod ist eigentlich weg. Die Fülle ist eingezogen in dich. Psalm 105, 37. Aber Israel ließ er ausziehen mit Silber und Gold und es war kein strauchelnder, in Klammer gebrechlicher, schwacher unter ihren Stämmen. Das sind hunderttausende Israeliten sind ausgezogen. Keiner war schwach, keiner hat gestrauchelt, keiner war krank. Die waren alle bei bester Gesundheit. Die waren Sklaven. Die mussten hart arbeiten, also nicht nur so wie wir, 8 Stunden und es ist schon, brauchen wir mal wieder Urlaub und Wochenende wäre auch nicht gut. Die haben da richtig geackert. Keiner von denen war krank, keiner von ihnen war schwach, keiner hat gestrauchelt. Das ist nicht natürlich für diese Welt. Das ist nicht normal für diese Welt, aber es ist normal für den Himmel. Es ist was ganz Normales für den Himmel. Und diese Gegenwart, diese Herrlichkeit, die lebt jetzt in dir, die ist in dir, die hast du zur Verfügung. Wir nutzen sie noch nicht oft genug. Die will raus, ja, die muss raus. Der Heilige Geist lebt in dir und in mir. Und in Römer 8, Vers 11 heißt es, wenn aber der Geist dessen, der Jesus aus den Toten auferweckt hat, in euch wohnt, so wird derselbe Geist, also der Heilige Geist, auch eure sterblichen Leiber lebendig machen. Konkordanz, wenn wir angucken, mit übernatürlichem Leben stärken, beleben, Leben geben. Das ist der Heilige Geist in dir. Das ist unter anderem, also nicht nur, ja, sondern das ist aber unter anderem auch seine Aufgabe in dir. Er ist noch viel, viel, viel mehr. Er ist dein Anwalt, dein Beirat und was weiß ich was alles, ja. Er ist noch viel, viel, viel mehr. Er ist die Kraft Gottes letztendlich. Aber er ist auch dafür da, um deine sterblichen Leiber um deinen sterblichen Leib am Leben zu erhalten, mit göttlicher Kraft zu füllen, mit göttlicher Stärke zu füllen. Und das vergessen wir oft. Das vergessen wir oft. Wir denken immer, oh, ich gehe zum Arzt, wie gesagt, nichts gegen Ärzte, super gut, alles gut, ich gehe zum Arzt und dann ist alles wieder gut. Lasst uns doch mal erstmal zu unserem wirklichen Arzt gehen. Und das ist Gott. Das ist er. Er ist dein Schöpfer. Wenn er dich nicht kennt, wer dann? Er kennt dich besser als jeder Arzt hier auf der Welt. Er kennt jede Zelle, jedes kleinste Ding in dir. Und er kennt auch alles, was nicht hin muss oder hin muss. Er weiß es. Er hat dich geformt. Deswegen sollten wir doch zuerst zu ihm gehen. Das heißt nicht, dass Gott sagt, Gott dagegen ist, dass du auch zum Arzt gehst. Keine Frage. Also Ärzte sind wunderbar und Gott gebraucht auch Ärzte. Aber der erste Weg ist doch zu Gott. Und dann kannst du immer noch zum Arzt gehen, wenn er dir sagt, ja, geh zum Arzt. Ist doch alles gut. Aber ein bisschen mehr Vertrauen für den Heiligen Geist, für die Kraft, die in uns lebt, wünscht sich Gott einfach. Ja, er wünscht es sich, weil er letztendlich dein Papa ist. Und wenn du als kleines Kind, gehst du auch nicht zu irgendjemandem Wildfremden hin und sag, hilf mir, sondern das Erste, was du aufsuchst, ist deine Bezugsperson, deine Eltern, deine Mama oder dein Papa. Ändert sich später vielleicht mal, aber dann lernen die Kinder auch, dass nicht alles immer dann vielleicht so rosig ist hier in dieser Welt. Aber Gott meint es gut mit dir. Dein Papa meint es gut mit dir. Das heißt, unsere erste Bezugsperson sollte doch mein Papa sein, dein Papa sein, oder? Das ist doch vollkommen natürlich. Und es ist auch keine Wissenschaft, keine Doktorarbeit, was wir draus machen müssen. Da müssen wir auch keine Theologie 10 Jahre studieren, sondern es ist ganz normal, dass du als Kind zu deinem Papa gehst und ihn fragst. Also sollten wir es doch einfach tun. Du dürfst es. Gott freut sich. Mit jedem kleinen Ding, was du zu ihm kommst, sagt er nicht, oh, du schon wieder, ja. Schon wieder eine Frage, schon wieder ein Problem, was willst du denn heute schon wieder? Nein, Gott freut sich. Der umarmt dich und sagt, wow, schön, dass du da bist. Ich liebe dich. Ja. Und durch den Heiligen Geist in uns ordnet sich letztendlich auch wieder unser Leben. Der Heilige Geist, er berät uns, er gibt uns auch Zukunftsweisungen, er führt uns und er gibt aber auch Ordnung im Leben. In 1. Mose 1, Vers 2 heißt es, und die Erde war wüst und leer, also durcheinander, und Finsternis war über der Tiefe und der Geist Gottes schwebte bzw. brütete über den Wassern. Und Gott sprach und es wurde. Und der Heilige Geist letztendlich, er hat es ausgeführt. Er hat es getan, er hat es umgesetzt. Und genauso ist es bei dir. Wenn du es zulässt in deinem Leben, wenn du dem Heiligen Geist Freiraum gibst, dann ordnet er jeden Bereich deines Lebens. Jeden. Er hilft dir. Ich gehe eins weiter. Wenn die Gemeinde es zulässt, dass der Heilige Geist wirkt, dann bringt er Sachen in Ordnung, wo Menschen gar nicht in Ordnung bringen können. Dann bringt er Zukunftsweisung, dann bringt er Führung und es führt zum Erfolg. Und Erfolg heißt, es führt genau dahin, was Gott geplant hat. Wenn aber Gemeinden den Heiligen Geist ausschließen und denken, sie können es besser, dann verlieren sie jede Zukunftsweisung, dann verlieren sie die Ordnung und man sieht, wie es langsam einfach bergab geht, wenn ich es einfach mal so sagen darf. Ja? Wenn wir heute, und es ist nicht schlecht geredet, muss man nur in die Medien reingucken, wenn wir heute gucken, was mit den Kirchen passiert, dann werden die immer leerer und leerer und leerer. Ihr Lieben, Die Welt braucht einen Touch vom Himmel. Die Welt braucht einen, die braucht kein Gebäude. Sie braucht nicht jemanden, der sich groß machen will, sich selber groß machen will, sondern sie braucht einen Touch vom Himmel. Nur das ist lebensverändernd. Nur das berührt jemanden. Nur das heilt. Nur das bringt Ordnung in deinem Leben. Nur das bringt die Kraft, die du brauchst, hier auf dieser Welt. Nur das ist es, was die Menschen letztendlich auch in sich haben. Sie sehnen sich nach dieser Verbindung. Sie sehnen sich, auch wenn sie es nicht wissen, auch wenn sie sagen, Sie können allein gut klarkommen, aber tief in ihrem Herzen sehnt sich jeder nach Liebe, nach Zuneigung und so weiter. Die Welt braucht diesen Touch, dein Umfeld braucht diesen Touch, du brauchst diesen Touch. Und zwar nicht nur einmal, dass du dich jetzt bekehrt hast, sondern du brauchst diesen Touch ständig, ständig. Weißt du, der Heilige Geist drängt sich nicht auf. Er drängt sich weder in der Gemeinde auf, noch er drängt sich bei dir persönlich auf. Der Heilige Geist ist ein Gentleman. Wenn du ihn nicht einlädst, wenn du ihn nicht lässt, wenn du sagst, nein, ich kann's besser, dann zieht er sich zurück. Dann zieht er sich zurück. Und dann wirst du einfach merken, wie dieser Fluss vom Himmel einfach mal in Stocken gerät. Da fließt nämlich nichts mehr. Wenn du sagst, ich kann es besser wie du, Jesus. Wenn du sagst, Gott, das ist alles schön, was du gemacht hast, aber ich weiß es eh besser wie du. Und das musst du noch nicht mal offen aussprechen, sondern ganz ehrlich, ab und zu agieren wir wirklich so, unbewusst. Und da brauchen wir auch den Heiligen Geist, dass es uns offenbart. Aber wir dürfen uns einfach nicht diesem Fluss vom Himmel verschließen. Niemals nicht. Weil dann machen wir nichts anderes wie diese Welt. Nichts. Wir leben unter den Maßstäben dieser Welt. Wir leben unter dieser Begrenztheit dieser Welt. Wir leben unter dem Geist dieser Welt. Weil du kannst entweder, oder du hast eigentlich gar keine andere Möglichkeit. Entweder lebst du unter dem Geist dieser Welt oder unter dem Geist Jesus. Was anderes hast du nicht. Viele denken, viele Menschen denken auch, sie sind frei und sie können machen, was sie wollen. Und sie wissen gar nicht, dass sie eigentlich unter dem Machtbereich vom Teufel sind. Sie wissen es einfach nicht. Aber sie sind's. Es gibt nur diese zwei. Es gibt nichts dazwischen. Es gibt nichts Höheres, nichts Tieferes, nichts links, rechts, keine Ahnung. Es gibt diese zwei Bereiche. Und du und ich haben uns für den Machtbereich von Jesus entschieden, wenn du dein Leben Jesus gegeben hast. Auch du am Livestream. Hoffe ich, dass jeder schon sein Leben Jesus gegeben hat. Wenn nicht, dann bist du automatisch, ob du es willst oder nicht, unter dem Machtbereich dieser Welt, unter dem Machtbereich vom Teufel. Weil es ist auch ganz einfach, selbst derjenige, wo sagt, ich nicht, ich bin ganz frei, ich glaube auch an nichts, es ist mir alles egal. Okay, Krankheit, vielleicht schon mal erlebt, Mangel, vielleicht schon mal erlebt. Vielleicht innere, eine Sehnsucht letztendlich, vielleicht schon mal erlebt. Das kam alles durch den Teufel. Das kam alles durch den Teufel. Also, wenn du am Livestream bist und sagst, ich glaube dir nicht, dann schreib mir eine E-Mail, aber schreib rein, da musst du reinschreiben. Du warst noch nie krank, du hattest noch nie Mangel in deinem Leben. Du hattest noch nie irgendwie eine Sehnsucht in deinem Leben. Wenn du das alles noch nie hattest, dann können wir gerne miteinander sprechen. Dann bin ich gespannt drauf. Aber ich glaube einfach, es gibt es nicht. Weil es einfach die Bibel sagt. Die Bibel sagt, es gibt zwei Bereiche. Und jeder von uns hat die Chance, sich zu entscheiden. Und wir sind da, um jedem in dieser Welt die Chance zu geben, sich zu entscheiden. Wir sind da, um das Wort Gottes weiterzugeben, um den Himmel weiterzugeben und dass jeder hier auf dieser Welt die Chance hat, sich zu entscheiden, ja, ich entscheide mich für Gott oder ich entscheide mich gegen Gott. Es hat jeder diesen freien Willen. Aber wenn es wir nicht raustragen, wenn wir die Liebe nicht weitergeben, wenn wir es nicht leben, diesen Fluss weitergeben vom Himmel, dann versiegt's und dann hat wiederum keiner eine Chance, es weiterzugeben. Deswegen bist du und ich so wichtig. Und es ist jetzt nicht nur so wichtig zu wissen, ja, ich bin jetzt ja gerettet und damit hört's auf. Ja, ich habe ja jetzt schon den Lottogewinn. Ich bin ja jetzt schon auf der guten Seite. Sondern, worauf es bei dir noch drauf ankommt, um es ein bisschen anschaulicher zu machen, um das fließen zu lassen, um diese Herrlichkeit letztendlich auch in deinem Leben erleben zu können, um diese Kraft in deinem Leben, in deinem Körper, in deinem Umfeld erleben zu können, braucht es eine gewisse Hingabe, es braucht einen gewissen Hunger und natürlich auch ein gewisses Vertrauen an Gott. Hunger. Hunger. Hunger nach Gott. Hunger nach mehr von ihm. Hunger nach, ich will dich erleben. Hunger nach, wirke du durch mich. Hunger nach, was hast du noch alles für mich? Was hast du alles vorbereitet? Hunger danach, das Unmögliche hier auf dieser Welt zu sehen. Hunger danach, dass mein Umfeld sich bekehrt. Hunger danach, dass ich von, ja, auch, dass du von Sieg zu Sieg gehst, um einfach die Menschen zu dir zu ziehen, ja. Hunger danach, dass die Liebe Gottes durch dich durchströmt und andere Menschen erreicht. Hunger danach, ja, einfach, dass dein Umfeld Jesus erlebt. Das brauchst du. Das muss in dir sein. Damit machst du den Kanal dieser Herrlichkeit auf. Damit ja geöffnet sich alles. Du musst nicht perfekt sein und du bist nicht perfekt. Aber durch ihn wirst du perfekt werden und du wirst es genau so tun, wie er es möchte. Indem du dich einfach hingibst. Indem du diese Leidenschaft für ihn hast. Indem du sagst, Herr Jesus, übernimm du. Versteht ihr? Und das brauchen wir. Und damit kriegen wir die ständige Füllung auch, ja? Damit kriegen wir die ständige Füllung vom Himmel. Du wirst ständig gefüllt. Jesus hat gesagt, ich tue das, was ich den Vater tun sehe. Wenn du diese Hingabe hast, wenn du in diesen Bereich reingehst, in dieses Übernatürliche und sagst, Heiliger Geist, wirke du durch mich. Er wird dich führen. Du wirst sehen, wie du ständig geführt wirst durch ihn. Und genau das brauchen wir. Das hat Jesus uns vorgelebt. Er hat nicht gesagt, ich mache alles allein, ich tue das, was ich will. Er hat gesagt, ich tue das, was ich den Vater tun sehe. Wir sollten das tun, was wir den Sohn sehen, ja, oder was wir den Vater tun sehen. Auch das können wir durch den Heiligen Geist in uns, durch Jesus in uns, ist es uns möglich geworden. Und wir werden die gleichen Wunder tun und sogar noch größere wie er. Und ihr Lieben, wir brauchen Hunger da dafür. Wir brauchen Leidenschaft da dafür. Wisst ihr, die Welt draußen, die hat auch Leidenschaft. Es haben viele zu viel Geld gebracht. Die haben auch Leidenschaft. Leidenschaft, Hunger, das zieht. Sie haben sich leider für das Verkehrte entschieden. Um es mal ganz klar zu sagen. Aber diesen Hunger, diese Leidenschaft für Jesus, dieses Brennen für Jesus, dieses, wow, ich lass dich nicht los, ich lass dich nicht los. Ich will mehr von dir, gib mir mehr. Ich will deine Wunder sehen, ich will das in meinem Umfeld sehen. Ich will's erleben, ich will's hier erleben. Ich will's der Welt zeigen letztendlich, wie groß du bist. Dass das Unmögliche nicht unmöglich ist, sondern dass das Unmögliche möglich ist. Und zwar mit dir, Jesus, weil du bist größer. Das brauchen wir. Oh, Halleluja. Das brauchen wir. Und das hat Auswirkungen. Das hat richtige Auswirkungen. Das hat Auswirkungen in jedem Bereich deines Lebens. Und es ist nicht, dass es nicht geht. Wir sehen es immer wieder, wo die Kraft gewirkt hat. Wir lesen es in der Bibel. Allein der Schatten von den Aposteln. Ja, die Menschen sind allein, haben sich auf die Straße gelegt, damit sie den Schatten abgekriegt haben. Die Schweißtücher von Petrus, danach waren sie gierig. Es war die Kraft Gottes da drin. Es war die Gegenwart Gottes da drin. Wenn Petrus gelaufen ist, ist die Kraft Gottes gelaufen. Und die Menschen wurden geheilt. Sie wurden geheilt. Und es zieht sich, wenn man die Kirchengeschichte auch anguckt, jeder, der hungrig war, jeder, der diese Leidenschaft hatte, jeder, der sich hingegeben hat, da hat Gott in seinem Leben gewirkt. Da hat Gott gewirkt. Gucken wir, was mir mal einfällt, ist die Katrin Kuhlmann. Die ist ins Hotel reingegangen und in gewissem Umfeld, ja, in der Küche und so weiter, sind die Menschen umgefallen. Weil die Gegenwart Gottes da war. Sie war da. Und so kriegen wir aber ja viele Geschichten, wo die Menschen wirklich den Hunger haben, wo sie selber gesagt haben, wo sie eine gewisse eine Selbstaufgabe auch hatten, wo sie gesagt haben, übernimm du, Heiliger Geist, mach du es. Wurde es im Umfeld sichtbar? Es wurde sichtbar. Es wurde bei ihnen sichtbar und im Umfeld sichtbar. Solange sie in diesem Strom, in diesem Fluss gegangen sind und nicht abgewichen sind, war wow. Da war wirklich wow. Und da war Bewegung drin. Da war wirklich Kraft und Bewegung drin. Und Gott möchte, und das habe ich so immer mehr und tiefer in meinem Herzen, Gott möchte wirklich, dass du und ich rausgehen und diesen Wow-Effekt rausbringen. Gott möchte, dass wir als Gemeinde uns führen lassen und diesen Wow-Effekt rausbringen. Gott möchte, dass Gemeinden sich zusammenschließen, als ein Leib vorgehen und diesen Wow-Effekt rausbringen. Und das auf der ganzen Welt. Und ich glaube, das ist jetzt wirklich so stark dran. Es ist so stark dran, dass wir wirklich da reingehen in diesen Fluss. Gott hat nicht nur ein bisschen. Gott will nicht nur dein kleines Problem lösen. Das tut er auch. Keine Frage. Aber fang an, größer zu denken. Fang an, mal über dein Problem zu denken. Fang an, einfach mal größer zu das Ganze zu sehen. Ja, Gott möchte einen Wow-Effekt in deinem Leben und da kommt es nicht auf eine Kleinigkeit drauf an und auf eine Herausforderung hier oder da und ich weiß, es ist für unsere Seele ganz schlimm, keine Frage, aber lasst uns einfach mal und da packe ich mich an meine eigene Nase, einfach mal drüber stehen und den gesamten Plan Gottes für dein Leben angucken und dann ist dieses kleine Herausforderung einfach mal nichts mehr. Gar nichts mehr, weil es kommt auf das Große drauf an, es kommt auf das Ganze drauf an. Und da will Gott uns reinbringen, reinziehen. Und er möchte diesen Wow-Effekt wirklich haben. Und ich habe das so wirklich gesehen, dass die Medien anfangen. Ja, ich habe das im Geist gesehen, nicht mehr von, das ist ja schlimm, wenn du heutzutage reinguckst, da gibt's ja nur noch Tod und Verbrechen und keine Ahnung was. Und alles Negative müssen wir hier auf die Titelseite schreiben. Aber ich habe wirklich gesehen, dass die Medien anfangen, diesen Wow-Effekt, was unmöglich ist eigentlich und doch möglich, dass sie davon einfach mehr berichten, dass da ein Strom ausgeht vom Himmel, der das jetzt da aufbricht, ja, die Engel, wir hatten es vorhin in der Überleitung, was der Pastor gesagt hat, die Engel sind da, es ist Erntezeit, die Felder sind reif zur Ernte und dieser Wow-Effekt muss raus, wenn wir Gott an erster Stelle stellen, wenn wir mit ihm vorwärts gehen, dann wird uns alles andere zufallen, heißt es im Wort, da müssen wir uns gar keine Gedanken, gar keine Sorgen machen und dieser Wow-Effekt, der möchte jetzt einfach ins Sichtbare. Dafür bist du und ich aber verantwortlich, indem wir die Quelle aufmachen oder sie schließen. Und das, wie gesagt, das fängt in deinem eigenen Leben, deinem persönlichen Leben an. Das zieht sich auf dein Umfeld und es zieht sich immer weiter und weiter und weiter. Bis hin zur Gemeinde. Ja, wenn jeder diesen Weg geht, diesen einen Weg mit Jesus, diesen Hunger hat. Glaub mir, wir werden hier Dinge erleben, die wir uns gar nicht vorstellen können. Wenn es nicht nur eine Gemeinde macht, sondern viele Gemeinden. Wir werden uns gar nicht vorstellen können, was in diesem Land passiert. Wenn das weltweit passiert, wir werden uns gar nicht vorstellen können, was mit dieser Welt passiert. Wisst ihr, da ist, und ich will es nicht kleinreden, versteht mich nicht falsch, aber da ist Umweltschutz und keine Ahnung was für ein Schutz. Hey, das passiert alles automatisch, weil Gott hat eine göttliche Ordnung. Gott hat eine göttliche Ordnung. Ich sage einfach mal so, du wirst nicht als Christ aus deinem tiefsten Herzen herausgehen und dein Hausmüll nehmen und im Wald zerstreuen. Das wirst du einfach nicht. Das tust du nicht. Das muss dir auch keiner sagen, da muss ich auch kein Gesetz dafür nehmen. Das ist einfach in deinem Herzen. In deinem Herzen ist Liebe, da ist auch eine Liebe zur Natur letztendlich. Da ist eine Grundliebe, einfach eine Agape-Liebe, eine Liebe, die alles vergibt letztendlich. Die ist in dir drin. Du wirst solche Sachen gar nicht mehr tun. Du wirst es einfach nicht tun. Aus dieser Liebe heraus, aus Gott heraus. Weil es Gott auch nicht tun würde. Also deswegen, du brauchst das ganze Zeug nicht, wenn du mit Jesus gehst. Wenn du Jesus an erster Stelle stellst. Wenn ein Land Jesus an erster Stelle stellen würde, komplett, brauchst du kein Gesetz mehr. Du brauchst kein Gesetz mehr. Weil einfach die Liebe so stark ist. Und wir haben, und das hat man in der Vergangenheit auch schon erlebt. Ich krieg's jetzt nicht mehr zusammen. Ich habe da einige Berichte auch schon gelesen, wo die Gegenwart Gottes so stark war, wurden auf einmal in diesem Gebiet, gab's keine Kriminalität mehr. Da gab's nichts mehr. Da gab's keine Morde mehr, gar nichts mehr. Und es war teilweise in den schlimmsten Gebieten. Und wo die Gegenwart Gottes reingekommen ist, war auf einmal Liebe, Friede. Wisst ihr, wir können viel tun. Wir können viel machen. Aber wir brauchen den Punkt, wo alles ausgeht. Wir brauchen diese Quelle. Ein Arzt kann auch viel tun. Und die meisten Medikamente können auch viel tun. Aber sie bekämpfen nicht die Ursache, sondern sie gehen nur drüber. Und was die Menschheit tut, die versucht alles irgendwie zu überdecken und drüber zu gehen, statt nach der Ursache oder nach der Quelle zu gucken. Und wenn wir die Quelle anschließen, wenn wir die Quelle mitnehmen, ja, wenn wir die Quelle fließen lassen, dann brauchst du den ganzen Rest gar nicht mehr. Du brauchst nicht mehr irgendwas drüber tun, weil die Quelle ist da und sie bringt alles in Ordnung. Halleluja. Und diese Quelle ist Jesus. Und im Wort heißt es schon, ich kriege jetzt gerade die Bibelstelle, ich habe sie gerade gesucht, aber egal, ihr kennt sie alle. Er ist der Weinstock, wir sind die Reben. Danke. Ja, er ist der Weinstock, wir sind die Reben. Und wir sollten uns nicht selber zum Weinstock machen. Und ganz ehrlich, die Welt macht sich selber zum Weinstock. Und sagt, na, aus dem und dem muss alles entspringen. Und dann wundern sie sich, warum es nicht funktioniert. Aber unser Weinstock, unsere Quelle sollte Jesus sein. Und wenn wir dran angeschlossen sind, an dieser Quelle, dann fließt alles, was durch ihn fließt, genau durch uns. Und wenn wir diesen Weinstock nicht selber abdrehen, zumachen, wie auch immer du das jetzt nennen möchtest, dann fließt es einfach, dann fließt es. Und deswegen sollten wir es fließen lassen. Ja, meine Ermutigung an euch heute Morgen ist es wirklich fließen zu lassen. Diesen Hunger, in diesen Hunger reinzugehen, in dieses Feuer reinzugehen. Und das musst du nicht aus dir selbst heraus, oh, wie kriege ich jetzt diesen Hunger her? Wie kriege ich jetzt dieses Feuer her? Wie kriege ich das jetzt alles her? Wie kriege ich dieses Entfachen wieder her? Ich sag dir eins, du musst nicht viel dazu tun, sondern du musst dich nur hingeben. Hingeben und sagen, Herr, Heiliger Geist, machst du. Heiliger Geist, bewirkest du. Heiliger Geist, helf mir da dabei. Und du wirst sehen, wie er kommt. Und er kommt, glaub mir, er kommt. Und er nimmt ein Ding nach dem anderen ein in deinem Leben. Überall, wo du keine Türe vor ihm vor der Nase zuknallst, macht er und tut er und bringt er in Ordnung. Und er verschließt sich nicht, sondern er bringt Kraft, Kraft und Kraft hinein. Er bringt Hunger und Hunger und Hunger hinein. Und er bringt Feuer und Feuer und Feuer hinein. Und das ist es, was wir brauchen. Diese Kraft und dieses Feuer in uns. Jesus hat gesagt, wer in mir bleibt, in dem bleibt er auch. Also in dem bleibt, wer in ihm bleibt, bleibt auch. Nee, nochmal. Alle guten Dinge sind drei. Wenn wir in ihm bleiben, bleibt er auch in uns. Wenn wir in seinem Wort bleiben, wenn wir in ihm bleiben, fokussiert auf ihm bleiben, dann brauchst du dir keine Sorgen mehr machen, denn er hat dir zugesagt, er bleibt in dir und er wird es regeln. Und das ist wow. Und das ist wirklich wow. Und du wirst jetzt vielleicht heute noch sagen, vielleicht auch am Livestream, ich habe mich schon vor einiger Zeit oder schon lange für Jesus entschieden, aber ich sehe es nicht in meinem Umfeld, ich sehe es nicht an mir. Ich leide immer noch Mangel, ich habe immer noch diese Krankheit, ich habe immer noch das oder jenes. Und ich glaube, das sind gar nicht wenige, die sich vielleicht diese Frage stellen oder die sich dann vielleicht auch sagen oder vielleicht auch danach morgen sagen, ist ja alles schön, was der gepredigt hat, aber jetzt stehe ich schon wieder vor der Herausforderung, jetzt habe ich schon wieder diesen Mangel, jetzt habe ich schon wieder das alles. Ich weiß nicht, vielleicht kennt ihr das. Ich kenne das immer gut, na, sonntags bin ich noch immer ganz heiß, ja, und da, wow, ja, genau, und jetzt reiße ich die Bäume aus. Montags kommt dann die nächste Herausforderung und ich denke mir, wow, wo ist der Sonntag geblieben? Ja, vielleicht kennt ihr das. Und ganz ehrlich, wenn wir uns dann wieder anfangen, Sorgen und Ängste zu machen, dann schließt sich langsam wieder diese Quelle und du denkst dir am Freitag, ja, hoffentlich kann man am Sonntag bald wieder hier Gottesdienst besuchen und hoffentlich wird es auch noch eine gute Predigt, ja, und hoffentlich kann ich auch noch was mitnehmen, damit ich wieder aufgefüllt bin. Reicht dann vielleicht wieder eine Woche, wenn es gut kommt. Was Gott möchte, was Jesus möchte, ist, dass wir ständig an diese Quelle angeschlossen sind. Ständig. Wie tust du das? Dass du ständig an dieser Quelle angeschlossen bist. Dass du ständig diesen Touch hast. Du brauchst nicht nur einmal diesen Touch vom Himmel. Du brauchst ihn jede Sekunde. Du brauchst ihn jede Minute. Du brauchst ihn jede Stunde. Du brauchst ihn ständig. Und wie tust du es? Es ist letztendlich ganz einfach. Indem du dich auf ihn fokussierst. Indem du versuchst, alles andere loszulassen, dich auf diese Ebene begibst, was das Wort Gottes sagt und sagst, ja, das ist die Wahrheit. Indem du dich nicht vor dem Heiligen Geist verschließt, indem du nicht sagst, ich kann es besser wie du, Jesus, sondern indem du sagst, Heiliger Geist, helf mir da dabei. Fokussier dich einfach mal auf das Wort. Wenn Umstände kommen, schau im Wort Gottes nach, auch wenn deine Seele rebelliert, auch wenn alles links hoch und runter springt. Fokussier dich auf das Wort. Geh von mir aus auf die Knie und sag, Heiliger Geist, helf mir da dabei, füll mich neu mit deiner Kraft, füll mich neu mit deiner Gegenwart. Lass das andere einfach los, ja, und sag, wenn dir, der zeigt dir dann schon die Bibelstelle oder was auch immer, oder meditier über das Wort und sag, ich gehe als Sieger aus dieser Situation heraus, weil es das Wort Gottes sagt. Oder sag, ja, Gott, Jesus, du hast meine Krankheit am Kreuz getragen. Ich glaub dir, Heiliger Geist, füll mich mehr mit deiner Kraft und du wirst merken, wie sich dein Mindset immer mehr ändert, wie es dir immer leichter fällt, in dieser Gegenwart, letztendlich in dieser Dimension zu wandeln. Und lasst uns nicht immer fokussieren auf diese eine Herausforderung. Weißt du, ich habe das oft erlebt, wie eine kleine Herausforderung versucht, deinen ganzen Tag einzunehmen. Da kommt irgendwas und du grübelst nach, du tust nach, du machst da und wie soll ich das und wie soll ich jenes, wie mache ich das? Und diese ganze, diese Herausforderung, die nimmt dich so ein, dass es sich den ganzen Tag oder vielleicht eine ganze Woche oder noch länger beschäftigt. Und du bist abgeschnitten von der anderen Dimension, von der Dimension des Himmels. Es schneidet dich ab. Die Quelle macht zu in dem Moment. Aber wenn du in dem Moment sagst, okay, da ist eine Herausforderung. Ich meine, wir werden Herausforderungen erleben, wir werden viele Herausforderungen erleben, keine Frage. Wenn du sagst, da ist die Herausforderung, was sagt die Bibel zu dieser Herausforderung? Im Wort Gottes steht, und wenn du gar nichts findest, dann nimm die Bibelstelle, Dank sei Gott, der mich alle Zeit triumphieren lässt. Dann nimm die. Es heißt immer, du wirst als Sieger aus jeder Herausforderung herausgehen. Es heißt im Wort, dass Jesus die Welt überwunden hat und du hast sie mit ihm überwunden, durch deinen Glauben an das Wort Gottes. Also nimm dieses Wort Gottes, verbind dich mit ihm, mach den Heiligen Geist zu deinem Teamplayer, mach ihn zu deinem engsten Vertrauten, ja. Geh nicht ohne ihn irgendwo hin, sondern füll dich schon morgens mit ihm. Geh den ganzen Tag mit ihm, lad ihn mit ein in deinen ganzen Tag. Und du wirst sehen, dein Leben verändert sich, dein Umfeld verändert sich. Es wird sich alles verändern. Versuch es. Halleluja. Manchmal dauert es ein bisschen, manchmal musst du ein bisschen ausharren, aber glaub mir eins und nimm das als Ermutigung hier mit. Du bist nicht als Verlierer geboren, sondern du bist als Sieger geboren. Du kamst nicht als Verlierer hier auf die Welt, sondern du kamst hier auf die Welt, auch als Verlierer erstmal, aber in dem Moment, wo du Jesus angenommen hast, bist du zum Sieger übergewechselt. Du bist zum Sieger übergewechselt und du brauchst diese Siegesmentalität. Du brauchst sie. Und wir sehen das einmal überall in der Bibel. Du brauchst diese Siegesmentalität. Jesus hatte diese Siegesmentalität. Egal was zu ihm gekommen ist, er hat sich als Sieger gesehen. Ob es Dämonen waren, ja, ob es der Teufel war, ob es Krankheit war, ob es mal geschwind über dem Wasser laufen war, ob es mal Wasser in Wein war, was auch immer. Er hatte diese Siegesmentalität. Er hatte nicht die Einstellung, oh, das ist mir zu groß, sondern er ist einfach gegangen. Er ist in seiner Berufung gegangen. Du und ich sollten in unserer Berufung gehen. Und egal, was sich für ein Berg oder was sich für ein Riese vor dir auftut, sag ihm, du bist nicht größer als ich, sondern der, der in mir lebt, ist größer als der, der in der Welt ist. Das ist deine Mentalität. Das ist es, was Gott möchte. Das ist es, was die Welt braucht. Die Welt braucht nicht noch mehr, verzeiht mir, Verlierer, in Anführungszeichen, vor Gott, sondern sie braucht Sieger in Gott. Und du und ich sind nicht aus uns heraus Sieger, sondern du und ich sind aus Jesus heraus einfach Sieger, als Sieger geboren. Und ich möchte euch einfach zum Schluss, um das abzuschließen, einfach noch als Ermutigung, mir gefällt das immer so, deswegen konnte ich es euch jetzt nicht vorenthalten. 1. Samuel 14, 42 bis 46. Und als der Philister, Goliath, hinschaute und David sah, verachtete er ihn. Denn er war ein Jüngling und rötlich, dazu schön von Ansehen. Und der Philister, also Goliath, sprach zu David: Bin ich ein Hund, dass du mit Stöcken zu mir kommst? Und der Philister fluchte David bei seinen Göttern. Und der Philister sprach zu David: Komm her zu mir, dass ich dein Fleisch den Vögeln des Himmels und den Tieren des Feldes gebe. Und David sprach zu dem Philister, also zu Goliath: Du kommst zu mir mit Schwert und Speer und einem Wurfspieß. Ich aber komme zu dir im Namen des Herrn der Herrscher, des Gottes der Herrschlachten Israels, den du verhöhnt hast. An diesem Tage wird der Herr dich in meine Hand überliefern, und ich werde dich erschlagen und dein Haupt vor dir wegnehmen. Und die Leichname des Heeres der Philister werde ich an diesem Tag den Vögeln des Himmels und dem Wild der Erde geben. Und die ganze Erde soll erkennen, dass Israel einen Gott hat. Und das möchte ich dir zusprechen. Geh mit dem Teufel nicht zimperlich um, ja? Sag ihm wirklich, und der David hat hier nichts vor, kein Blatt vor den Mund genommen. Der hat nicht Tüchel, Tüchel, Tü gesprochen, ne? Und dann werde ich vielleicht ein Blättchen von dir abzupfen, ne? Sondern der hat es konkret beim Namen genannt, ja? Und deswegen kannst du auch, wenn der Teufel einen Berg vor dir auftut, nimm es konkret beim Namen. Sage, du musst weichen in Jesu Namen. Geh weg. Jede Herausforderung hat zu weichen in dem Namen Jesus. Jede Krankheit hat zu weichen in dem Namen Jesus. Jeder Mangel hat zu weichen in dem Namen Jesus. Nimm deine Autorität ein. Geh in diesem Siegesmentalität voraus und lass nicht den Teufel irgendein Land einnehmen, sondern du bist da, um dein Land einzunehmen. Amen. Amen. Halleluja. Preist den Herrn, ihr Lieben. Seid ihr voller Power? Halleluja. Bist du entschieden? Ja, du hast es gehört. Leidenschaft hat Sogwirkung. Willst du einen Sog um dich herum erzeugen, musst du leidenschaftlich sein, musst du entschieden sein, sonst ist es kein Sog. Ja? Einfach so, ja, okay, schauen wir mal. Das hat nicht die Sogwirkung. Aber Leidenschaft hat Sogwirkung. Und woher kriegst du die Leidenschaft? Von ihm. Und deswegen erinnere ich dich an unsere Challenge heute Morgen nochmal zum Schluss. Vor 14 Tagen habe ich euch die Challenge gegeben, jeden Tag eine Zeit zu haben, wo du vor Gott zur Ruhe kommst und dich füllen lässt von seinem Geist. Amen. Und aus dieser Berührung mit ihm, aus dieser Ruhe, einfach vor ihm, also egal, was du dabei erlebst oder was du dabei empfindest, aber aus der Ruhe Gottes, oder wenn du in die Ruhe reingehst, kann Gott etwas in dich hineinlegen. Und aus dem heraus gehst du dann. Und dann gehst du mit Power. Amen. Und ich möchte viele Zeugnisse von euch hören. In einer Woche ist die Challenge zu Ende. 21 Tage waren es, ja? 21 Tage, jeden Tag. Ich habe gesagt, nach 21 Tagen hast du, manche gucken mich ganz groß an und sagen, was hat er gesagt? Ja, stimmt, da war doch was, ja. Also ja, es ist so. Deine Gewohnheiten verändern sich erst, wenn du etwas mindestens 21 Tage tust. Also 21 Tage wirklich mit Gott. Also wirklich mit Gott, verstehst du? Ja, manche sagen, ja, ich bin ja immer mit Gott, ich habe ja auch in der Bibel gelesen und so weiter. Aber weißt du, die Challenge war wirklich jeden Tag diese Zeit haben, den Herrn preisen. Weißt du, es kommt nicht darauf an, wie lange es ist. Aber einfach eine Zeit, du preist den Herrn, du sagst ihm alles, was auf deinem Herzen ist. Und dann bringst du dein Herz zur Ruhe vor ihm und lässt dich von seiner Gegenwart imprägnieren. Und erst wenn du diesen Moment der Ruhe hattest, dann machst du weiter. Okay? Halleluja. Also, du kannst immer noch anfangen mit der Challenge. Es ist nie zu spät. Ja, aber Natürlich musst du dann weitermachen. Das müssen mindestens 21 Tage. Schreib mir nicht, ich habe es letztes Mal schon gesagt, schreib mir nicht nach 5 Tagen, oh, es hat nicht funktioniert, sondern mach es mindestens 21 Tage, wirklich. Hör dir die Predigt nochmal an vor 14 Tagen und dann mach es wirklich mindestens 21 Tage lang und du wirst merken, es ändert sich etwas in deinem Leben. Da kommt, du zapfst wirklich den, wie der Christian gesagt hat, du zapfst die Dimension des Himmels an. Du zapfst eine andere Dimension an und aus dieser anderen Dimension heraus kommt was anderes hervor, ist eine andere Power drauf, ist eine andere Leidenschaft drauf und damit ist eine andere Sogwirkung drauf. Amen. Okay, sag zu deinem Nachbarn, die Challenge gilt immer noch. Halleluja. Leidenschaft kommt aus der Begegnung mit ihm. Leidenschaft erzeugt Sogwirkung. Also du hast vorher gesehen, was passiert, wenn wir leidenschaftlich beginnen zu beten. Weißt du, nicht einfach nur so nebenher beten. Nicht einfach nur mal so, ja gut, jetzt beten wir noch mal ein bisschen in Sprache. Sondern wirklich Rabassa kananana. Ja, genau, ja, man erinnert sich an die Predigt, die ich hatte, ja. Der Turbo. Okay, die halte ich jetzt nicht nochmal, aber du erinnerst dich, ist gut, ja. Ist gut, dass du dich erinnerst, ein Zeichen, dass es reingegangen ist. Ja, aber das ist tatsächlich, weißt du, es ist ein Unterschied, ob du betest oder ob du leidenschaftlich betest. Es ist ein Unterschied, ob du ein bisschen betest und nach einer Minute sagst, oh, jetzt bin ich müde, oder ob du sagst, nein, ich will säen, ich gehe rein, ich gehe durch. Ja, es hat Sogwirkung, weißt du. Wenn du etwas mit Leidenschaft tust, hat es Sogwirkung. Alles, was du so nebenher tust, hat nicht die Sogwirkung. Also leidenschaftliches Gebet. Amen. Leidenschaftlich von Jesus erzählen, ja, mit der Entschiedenheit, jawohl, ich will sehen, dass dieser Mensch berührt wird. Ich will nicht nur irgendwie meine fromme Pflicht erfüllt haben, dass ich sagen kann, ich habe ihm das Evangelium erzählt oder so, sondern ich will sehen, dass er berührt wird. Ja, ich will für ihn beten können, ich will, ja, Amen, Halleluja. Leidenschaft will Ergebnisse sehen. Amen. Mit Leidenschaft beten, mit Leidenschaft das Evangelium weitergeben, mit Leidenschaft Gott dienen, weißt du? Das ist auch, weißt du, mit Leidenschaft Gott dienen, das ist nicht, ja, ich diene Gott ab und zu mal, wenn es gerade so in meine Work-Life-Balance so reinpasst irgendwie, wenn es sich so anfühlt. Nein, mit Leidenschaft dienen heißt, weißt du, zur Zeit und zur Unzeit. Amen. Halleluja. Preist den Herrn. Und mit Leidenschaft geben. Amen. Ich schaue auf die Uhr, ja. Wir nehmen noch eine Sammlung ein. Halleluja. Also mit Leidenschaft geben macht den Unterschied. Das ist auch ein Unterschied. Weißt du, du kannst, der Joshua Mills hat es bei seiner letzten Konferenz, hat das auf Englisch nennen sich das die Bucket Plunkers genannt. Ja, du kannst einfach, wenn wir eine Sammlung einnehmen, du kannst einfach sagen, okay, jetzt tue ich wieder mein Schärflein einfach wieder rein in den Eimer, ja, irgendwas, meine traditionellen, keine Ahnung was, tue ich jetzt wieder rein, ich mache wieder so. Verstehst du? Das hat nicht die Power. Aber mit Leidenschaft geben, mit dieser Entschiedenheit, Herr, ich möchte es tun, was du mir sagst. Ich möchte wirklich, ich möchte dieses Vorrecht wahrnehmen, dass ich Gott dienen darf, dass ich Gottes Reich mitfinanzieren darf. Also es ist nicht gewaltig, dass du, wenn du dir das vergegenwärtigst, Gott hat die Finanzierung seiner Pläne in unsere Hände gelegt. Ist der Hammer, weißt du? Gott wirft nicht irgendwie vom Himmel alle Ressourcen und alles Geld runter und sagt, so, jetzt wird mein Reich hier auf der Erde gebaut. Sondern Gott hat die Ressourcen für sein Reich in unsere Hände gegeben. Und er glaubt daran, dass wir einfach von ihm diese Leidenschaft empfangen, um sein Reich zu finanzieren. Und wie von euch wissen, dass das Reich Gottes nur durch Finanzen finanziert werden kann. Also wie viele Menschen, nur als Beispiel, wie viele Menschen wurden schon von Gott berührt oder ins Reich Gottes reingezogen, weil wir so Leute wie Sabrina oder Astrid, die sind heute nicht da, aber weil wir sie anstellen können im Reich Gottes. Wie viele Menschen wurden dadurch schon berührt? Ja? Amen. Wie viele Menschen wurden schon über Livestream von Jesus berührt, weil wir jemanden wie den Tobi, der heute auch nicht da ist, vollzeitlich anstellen können? Ja, heute sind ganz viele nicht da, weil wir unser Hüttenwochenende haben und außerdem auch noch einige im Urlaub sind. Aber spielt keine Rolle. Aber weißt du, was für einen Unterschied macht es, verstehst du, dass wir diese Möglichkeiten haben? Amen. Amen. Was? Verstehe nicht. Okay, egal. Meine Frau versucht mir was einzusagen, aber ich verstehe es nicht. Okay, reden wir hinterher drüber. Okay, komm da auch mal vor. Aber verstehst du, was für einen Unterschied macht es? Was für einen Unterschied macht es, dass wir seit Jahren Finanzen schicken können nach Uganda und dort den weißen Kindern ermöglichen können, eine Schulbildung zu haben, Häuser zu bauen, Schulhäuser zu bauen, Strom zu legen, Wasser zu bringen und so weiter. Was für einen Unterschied macht es? Amen. Aber weißt du, es passiert durch leidenschaftliche Geber, so wie euch. Amen. Halleluja. Also frag den Heiligen Geist, beziehungsweise bevor du ihn fragst heute Morgen, sag einfach mal, danke Heiliger Geist für das Vorrecht, dein Reich bauen zu dürfen. Dein Reich vorantreiben zu dürfen. Danke Heiliger Geist, dass du zu mir sprichst, was ich jetzt tun soll. Amen. Amen. Halleluja. Und jetzt fragst du den Heiligen Geist und tust es, was er dir gezeigt hat. Entweder kannst du, wenn wir jetzt die einmal durchgeben, in bar geben, oder du kannst eine Verpflichtungserklärung ausfüllen, die unter deinem Stuhl ist, und dann in den nächsten Tagen überweisen. Wenn du über Livestream zuschaust, dann hast du die Möglichkeit zu überweisen per IBAN, oder du kannst per PayPal geben oder per Kreditkarte. Also nutz die Möglichkeiten. Was du tust, tu es mit Entschiedenheit, tu es mit Leidenschaft. Tu es nicht so, sondern... Okay, los geht's. Geben wir die Eimer durch und dann darfst du leidenschaftlich geben. Halleluja. Preis den Herrn. Ja, während ihr gebt, ganz liebe Grüße von unseren jugendlichen, jungen Erwachsenen und den Mitarbeitern vom Hüttenwochenende. Connected Hüttenwochenende. Wir haben, glaube ich, auch ein paar Fotos davon da. Sie haben schon ein starkes Wunder erlebt gestern. Und zwar wollten sie mit, wie heißen die Dinger, Mountain Carts. Sie wollten mit der... Sie sind auf den Berg hochgelaufen gestern, die ganze Gruppe, genau, ja, das sind die Mountain Carts, genau, sind mit der ganzen Gruppe auf den Berg hochgelaufen und kannst auch noch, da ist, glaube ich, noch ein Foto auch, wo sie auf dem Berg oben, genau, da ist die Gruppe, sind auf den Berg hochgelaufen und dann kamen sie hoch und dann kam die Ansage, dass die Gondelbahn stillsteht wegen eines Defektes, keine Leute mehr hoch und runter gekommen und deswegen gibt's auch keine Mountain Carts mehr vom Tal, die hochgebracht werden können. Also kann man nicht mit Mountain Cart runterfahren. Aber das war das Event, auf das sich alle Jugendlichen natürlich megamäßig gefreut haben, mit diesen Mountain Carts den Berg runterzufahren. Aber der Tobi schreibt mir hier, er hat persönlich noch mit dem Angestellten gesprochen, aber er hat mir sehr wenig Hoffnung gemacht, dass da heute überhaupt noch was geht. Sie haben schon angefangen, die Leute mit PKWs den Berg hinunterzufahren, anstatt mit Mountain Carts. Also, sah nicht gut aus. Deswegen war das Anlass zum Gebet. Halleluja. Wo ist, irgendwo haben wir, glaube ich, ein Foto, wo sie beten oder irgendwas. Ja, genau. Da beten sie. Halleluja, wie die Weltmeister natürlich. Ja, da siehst du, was Leidenschaft bewirkt. Amen. Wenn du Leidenschaft hast, mit Mountain Cart den Berg runterzufahren, dann betest du entsprechend leidenschaftlich. Ja, Amen, das ist so. Und was ist passiert? 10 Minuten später konnten sie sehen, dass die Bahn wieder startete. Die Tür zur Talfahrt wurde wieder geöffnet und kurze Zeit später kamen dann auch schon wieder die Mountain Carts nach oben, sodass wir alle damit nach unten fahren konnten. Yeah, God, Halleluja. Preist den Herrn, ist das nicht wunderbar? Preist den Herrn. Gott sorgt sich auch um solche Dinge. Halleluja, wunderbar.